Die Bürgschaft. Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Damon den Dolch im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolche, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. Ich bin, spricht jeder, zu sterben bereit und bitte nicht um mein Leben. Doch willst du Gnade mir geben, ich flehe dich um 3 Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit. Ich lasse den Freund dir als Bürgen, ihn magst du, entrinn ich erwürgen. Da lächelt der König mit arger List und spricht nach kurzem Bedenken, 3 Tage will ich dir schenken, doch wisse, wenn sie verstrichen die Frist, eh du zurück mir gegeben bist, so muß er statt deiner erblassen, doch dir ist die Strafe erlassen. Und er kommt zum Freunde, der König gebeut, dass ich am Kreuz mit dem Leben bezahle das frevelnde Streben. Doch will er mir gönnen 3 Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit. So bleib du dem König zum Pfande, bis ich komme zu lösen die Bande. Und schweigend umarmt ihn der treue Freund und liefert sich aus dem Tyrannen. Der andere ziehet von dann, und ehe das 3. Morgen rot scheint, hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, eilt heim mit sorgender Seele, damit er die Frist nicht verfehle. Da gießt unendlicher Regen herab, von den Bergen stürzen die Quellen und die Bäche die Ströme schwellen. Und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab, da reißet die Brücke der Strudel hinab und donnernd sprengen die Wogen des Gewölbes krachenden Bogen. Und trostlos irrt er an Ufers Rand, wie weit er auch spähet und blicket und die Stimme die Rufende schicket, da stößt kein Nachen vom sicheren Strand, der ihn setze an das gewünschte Land. Kein Schiffer lenket die Fähre, und der wilde Strom wird zum Meere. Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht, die Hände zum Zeus erhoben. O Hemme des Stromes toben, es eilen die Stunden, im Mittag steht die Sonne, und wenn sie niedergeht, und ich kann die Stadt nicht erreichen, so muß der Freund mir erbleichen. Doch wachsend erneut sich des Stromes Wut, und Welle auf Welle zerrinnet, und Stunde an Stunde entrinnet. Da treibt ihn die Angst, da fasst er sich Mut, und er wirft sich hinein in die brausende Flut, und teilt mit gewaltigen Armen den Strom, und ein Gott hat Erbarmen. Und gewinnt das Ufer und eilet fort, und danket dem rettenden Gotte, da stürzet die raubende Rotte hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, den Pfad ihm sperrend und schnaubend Mord, und hemmet des Wanderers Eile mit drohend geschwungener Keule. Was wollt ihr, ruft er vor Schrecken bleich, ich hab nichts als mein Leben, das muß ich dem Könige geben. Und entreißet die Keule dem Nächsten gleich, um des Freundes willen erbarmet euch, und mit 3 gewaltigen Streichen erlegt er die anderen entweichen. Und die Sonne versendet glühenden Brand, und von der unendlichen Mühe ermattet sinken die Knie. O, hast du mich gnädig aus Räubers Hand, aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, und soll hier verschmachtend verderben, und der Freund mir, der Liebende, sterben? Und horch, da sprudelt es silberhell ganz nahe wie rieselndes Rauschen, und stille hält er zu lauschen. Und sieh, aus dem Felsen geschwätzig schnell springt murmelnd hervor ein lebendiger Quell, und freudig bückt er sich nieder und erfrischet die brennenden Glieder. Und die Sonne blickt durch der Zweige grün und malt auf den glänzenden Matten der Bäume gigantische Schatten. Und 2 Wanderer sieht er die Straße ziehen, will eilenden Laufes vorüberfliehen. Da hört er die Worte sie sagen, jetzt wird er ans Kreuz geschlagen. Und die Angst beflügelt den eilenden Fuß, ihn jagen der Sorge Qualen, da schimmern in Abendsrotstrahlen von Ferne die Zinnen von Syrakus. Und entgegen kommt ihm Philostratus, des Hauses redlicher Hüter, der erkennet entsetzt den Gebieter. Zurück, du rettest den Freund nicht mehr. So rette das eigene Leben. Den Tod erleidet er eben. Von Stunde zu Stunde gewartet er mit hoffender Seele der Wiederkehr. Ihm konnte den mutigen Glauben der Hohn des Tyrannes nicht rauben. Und ist es zu spät und kann ich ihm nicht ein Retter willkommen erscheinen, so soll mich der Tod ihm vereinen. Des rühme der blut'ge Tyrann sich nicht, dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht. Er schlachte der Opfer zweie und glaube an Liebe und Treue. Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht, das die Menge gaffend umstehet. An dem Seile schon zieht man den Freunde empor, da zertrennt er gewaltig den dichten Chor. Mich, Henker, ruft er, erwürget! Da bin ich, für den er gebürget. Und Erstaunen ergreift das Volk umher. In den Armen liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge tränenleer und zum Könige bringt man die Wunder mehr. Der fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen und blicket sie lange verwundert an. Drauf spricht er, es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen, und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn. So nehmet auch mich zum Genossen an, ich sei gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte.